Na, ist das ein Bild? Diese Lichterkette um die Alster herum? Das sind mehr als 300.000. Guck da, da ist der Luigi, unser Italiener. Dem habe ich gestern Abend gesagt, also du kommst auch. Du und deine ganze Familie, selbstverständlich. Das Restaurant? Das wird eben geschlossen für die 2-3 Stunden, ganz einfach. Wir wollen doch zeigen, dass es das andere Deutschland gibt, das Anständige. Im Ausland spielen sie ja schon verrückt. Ist das herrlich? Und diese vielen Fackeln, das hat doch was. Gestern noch habe ich einen Anruf gekriegt aus New York. Sag mal, was ist denn da los bei euch? Fängt das wieder an? Langsam, habe ich gesagt, mal langsam. So nicht. Du wirst dich noch wundern. Sicher. Die müssen da einiges verdauen jetzt, unsere Freunde im Westen. Und wenn nun auch noch unsere Jungs wieder auftauchen, überall in der Welt, unter blauen, grünen, grauen oder was weiß ich für Helmen. Klar. Aber das ist doch was ganz anderes als früher. Das werden die schon noch begreifen müssen. Ist das herrlich, diese Lichterkette? Was? Was?